Kapitel 9. Der alttestamentliche Prophet ist lange schon Vergangenheit. Wenn Menschen mir sagen, dass sie immer noch glauben, dass der Dienst des Propheten heute wie damals im Alten Testament sein sollte, dann zeige ich ihnen durch die Bibel selbst, wie lächerlich diese Idee ist. Alles, was wir tun müssen, ist das Leben der Propheten zu studieren, um zu sehen, wie absurd diese Idee ist. Lass uns einige der Propheten ansehen, und du wirst mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, Gott sei Dank sind sie schon Vergangenheit, wenn wir lesen, was Gott von ihnen verlangte, dann musst du daran denken, niemals einen Propheten des Neuen Testaments nach dem Vorbild dieser Propheten zu modellieren. Hesekiel. Hesekiel ist ein sehr bekannter großer Prophet aus dem Alten Testament. Lass uns sein Leben betrachten und sehen, ob du möchtest, dass er heutzutage unter uns ist. Einmal wurde ihm von Gott selbst befohlen, für 390 Tage nur auf seiner linken Seite zu schlafen. Hesekiel 4,4.5 sagt: Und du, lege dich auf deine linke Seite, und lege die Schuld des Hauses Israel auf dich, nach der Anzahl der Tage, die du auf ihr liegst, so lange sollst du ihre Schuld tragen. Und ich habe dir die Jahre ihrer Schuld zu einer Anzahl von Tagen gemacht, 390 Tage. So lange sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen. Stell dir vor, wie sein Rücken geschmerzt haben muss, weil ihm nicht erlaubt war, sich im Schlaf zu drehen oder auf seinem Rücken, Bauch oder einer anderen Position für ein ganzes Jahr zu schlafen. Aber es wird noch merkwürdiger. Im gleichen Kapitel befahl ihm Gott, sein eigenes Brot zu backen. Wir lesen in Hesekiel 4,12. Und wie Gerstenbrotfladen sollst du sie essen, und du sollst sie in Mistfladen aus Menschenkot vor ihren Augen backen. Wie würde dir das gefallen, wenn ich als Prophet, eingeladen von deiner Gemeinde, dein Essen verweigern würde? Ich würde dir erklären, dass ich ein Prophet Gottes bin und Gott hat mir Anweisungen gegeben, wie ich mein Essen zubereiten muss. Gott hat mir auch aufgetragen, dass ich mein Brot vor deinen Augen backen muss. So beobachtest du mich, wie ich trockenen Menschenkot nehme und mein Brot backe und dich dann einlade, mit mir dieses gut schmeckende Brot zu teilen, mit dem ausgeprägten Geschmack von menschlichem Kot. Du wärst geschockt, doch ich würde mich verteidigen und dir sagen, dass ich ein Prophet Gottes bin und seinen Anweisungen folgen muss. Jesaja. Stell dir vor, du lädst mich als Prophet Gottes für ein Wochenende in deine Gemeinde zum Dienen ein. Als du mich am Flughafen abholst, ist da zu deiner Überraschung ein großer Tumult und Aufruhr im Gange. Wenn du mich siehst, weißt du, was das Problem ist. Zu deinem Entsetzen bin ich totelnackt. Du fühlst dich schrecklich verlegen, ziehst deine Jacke aus, um meine intimsten Teile zu bedecken. Ich aber weigere mich, mit deiner Jacke bedeckt zu werden, weil ich darauf bestehe, dass Gott mir aufgetragen hat, das zu tun. Und da ich ein Prophet Gottes bin, muss ich gehorchen. Ich denke, du würdest nicht wollen, dass ich so zu deiner Gemeinde komme, um zu predigen. Lass uns diesen Abschnitt in Jesaja 20,2-4 lesen und sehen wir selbst. In dieser Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amoz: Geh und löse das Sacktuch von deinen Hüften und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat es, ging nackt und barfuß. Da sprach der Herr: Ebenso wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß gegangen ist, 3 Jahre lang als Zeichen und Wahrzeichen über Ägypten und über Kusch, so wird der König von Assur die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten von Kusch wegtreiben, junge Männer und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens. Einige Prediger sagen, Jesaja war nicht komplett nackt, sondern hatte nur sein äußeres Gewand abgelegt. Das glaube ich aus zweierlei Gründen nicht. Erstens, das originale hebräische Wort, das hier verwendet wurde, bedeutet klar nackt, ohne Zweifel. Zweitens sehen wir vom Zusammenhang, dass es ein prophetisches Zeichen war, das zeigte, was mit den Menschen geschehen würde. Vers 4. So wird der König von Assur die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten von Kusch wegtreiben, junge Männer und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens. Die Aussage ist klar, sie waren nackt und ihr Gesäß entblößt. Hosea. Ein anderer Prophet, der komische Dinge zu tun hatte, die Gott ihm auftrug, war Hosea. Stell dir nochmals vor, dass ein Prophet zum Dienen in deine Gemeinde kommt. Er bleibt bei dir für eine Woche mit speziellen Gottesdiensten jeden Abend, nach dem dritten Tag sagt er dir, dass Gott zu ihm gesprochen hat und er bittet dich, ihn zu einer Prostituierten zu bringen. Du bist schockiert und sagst ihm, das ist durchaus kein akzeptables Verhalten für einen Christen, ganz besonders nicht für einen Propheten Gottes. Er aber besteht darauf, und behauptet, Gott hätte ihm das aufgetragen und als ein Prophet Gottes müsste er gehorsam sein. Du weigerst dich, ihn zu fahren und so nimmt er ein Taxi in die Stadt, um eine Prostituierte zu finden. Am Abend kommt er mit der Prostituierten in den Gottesdienst, erzählt dir, dass er Sex mit ihr hatte und dass sie jetzt seine Frau ist. In deinem Schock versuchst du, ihn loszuwerden, er aber bleibt bei seiner Behauptung, dass er all das im Gehorsam Gott gegenüber getan hat. Lass uns seine Geschichte in Hosea 1, 2.3 lesen. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea: Geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Denn das Land treibt ständig Hurerei, vom Herrn hinweg. Da ging er und nahm Gömer, die Tochter Diblaims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Du schickst ihn weg und warnst jeden davor, diesen Propheten in seine Gemeinde zum Dienen einzuladen, da er in Sünde lebt. Aber der Prophet lebt weiterhin mit dieser Prostituierten und hat noch mehrere Kinder. Dann erfährst du die Neuigkeit, welche Namen er seinen Kindern gab. Das ist für dich vielleicht nicht schockierend, aber ich habe sehr seltsame Namen in Brasilien gehört. Wie auch immer, das war für mich schockierend, da Namen sehr bedeutsam sind und Identität geben. Er nannte seine Tochter keine Barmherzigkeit, und seinen Sohn nicht mein Volk. Stell dir vor, wie diese Kinder aufgewachsen sein müssen, wenn du immer mit einem Namen lebst, der Ablehnung bedeutet. Und doch wurde alles im Gehorsam gegenüber Gott von einem Propheten Gottes getan. Schlussfolgerung. Vielleicht wunderst du dich, warum ich dir das alles in einem Buch erzähle, in dem wir lernen sollten, wie man prophezeit. Diese Wahrheit ist wichtiger, als du vielleicht annimmst. Wenn wir heutzutage den Dienst des Propheten nach dem Vorbild des Alten Testaments ausüben, dann werden wir in alle möglichen Arten von komischen Doktrinen und Glaubenssysteme hineingeraten. Dennoch tun das noch so viele Menschen auf der ganzen Welt. Nachdem ich dir diese Illustrationen gezeigt habe, hoffe ich, dass bei dir kein Zweifel mehr besteht. Gott sei Dank ist der alttestamentliche Prophet schon Vergangenheit. Wenn du den Dienst der Propheten immer noch nach dem Vorbild im Alten Testament modellieren willst, dann musst du alle Teile ihres Lebens akzeptieren. Und ein Hauptteil ihrer Aufgaben war, Botschaften und Gericht von Gott zu seinem Volk auf sehr eigenartigen Wegen mit sehr seltsamen Methoden zu bringen.